Heute mit Pastor Joseph Prince. Viele suchen in der Heiligen Schrift nach Heilung. Und das Wort Heilung kommt tatsächlich darin vor. Das Wort Gesundheit jedoch wird selten verwendet. Aber in Sprüche 4, Vers 22 heißt es wörtlich, meine Worte sind Leben und Gesundheit für all ihr Fleisch. Und in 3. Johannes 2 steht, ich wünsche, dass es dir in allem gut geht und du gesund bist. Das Wort Heilung kommt häufiger vor. Doch am häufigsten taucht das Wort Leben auf. Wenn Krankheit der Beginn des Todes ist, dann ist Gesundheit der Beginn des Lebens. Es geht nicht nur um Heiligkeit oder Fruchtbarkeit. Unter Gnade oder Gesetz zu stehen bedeutet Leben oder Tod. Es bedeutet gesund und kraftvoll zu sein. Du kannst stark sein wie Abraham oder Kaleb im Alter. Du könntest mit 85 Jahren sagen, gib mir diesen Berg. Gott möchte, dass du ein erfülltes Leben führst. Schau dir den Galaterbrief 3, Verse 11 und 12 an. Dort steht, dass niemand durch das Gesetz vor Gott gerechtfertigt wird. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben. Bist du unter dem Gesetz, kann dein Glaube nicht wirken. Vor langer Zeit hat mir der Herr eine Frage über den Hauptmann in den Evangelien gestellt, der so großen Glauben hatte. Er war kein Jude, er war ein römischer Centurio. Und dennoch sagte Jesus über ihn, so einen großen Glauben habe ich noch nirgends gefunden. Das berührt mich jedes Mal wieder. Ich wünschte, der Herr würde so etwas über mich sagen. Jesus sagte über ihn, wahrlich, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Stell dir das mal vor, keiner in Israel hatte einen solch tiefen Glauben wie dieser römische Hauptmann. Ich war so erfüllt von diesem Verlangen, solch einen Glauben zu haben. Und dann klärte mich der Herr auf. Er fragte, wer war die andere Person mit großem Glauben? Es war eine Frau, genauer gesagt eine Kanaaniterin, deren Tochter von einem Dämon besessen war. Sie sagte, Herr, selbst die Hunde unter dem Tisch essen von den Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Und der Herr antwortete ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Und der Dämon verließ ihre Tochter. Zwei verschiedene griechische Wörter beschreiben hier den Glauben. Eines für die Quantität und eines für die Qualität. Ich möchte beides haben. Und der Herr zeigte mir den Unterschied und was diese beiden Personen gemeinsam hatten. Er sagte mir damals, finde den gemeinsamen Nenner und du findest das Geheimnis des wirkungsvollen Glaubens. Heute wird viel darüber gepredigt, aber vergiss nicht, du hörst es direkt von der Quelle. Jetzt ist es in einem meiner Bücher veröffentlicht. Aber damals war es eine wahre Offenbarung. Andere Prediger meinten, der römische Hauptmann hätte wegen seiner Autorität solch einen Glauben gehabt, da er Gesetz, Ordnung und die Militärhierarchie verstand. Aber als ich dem Herrn diese Theorie vorlegte, konterte er, und was ist mit der Frau? Sie war sicherlich keine Soldatin, sondern eine Hausfrau. Dagegen hatte ich kein Argument. Er wies auf das Gemeinsame zwischen den beiden hin. Nach einer Weile, ich weiß nicht, wie lange es dauerte, bat ich den Herrn, angeregt durch meinen blitzschnellen Kopf, mir doch die Antwort zu geben. Und er sagte, beide waren nicht Juden. Die Frau war eine Kanaaniterin und der Hauptmann ein Römer, ein Heide. Auch ein Nicht-Jude. Beide kannten die 10 Gebote nicht wirklich, waren sich aber meiner Person bewusst, sagte der Herr. Sie waren nicht ständig von ihren eigenen Mängeln und Fehlern besessen. Ihr Fokus lag allein auf Jesus, auf seiner Kraft und seiner Liebe zu ihnen. Das war der Grund für ihren starken Glauben. Je mehr du im Gesetz verhaftet bist, desto mehr behindert es deinen Glauben, sich zu entfalten. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben. Es heißt, dass der Gerechte aus Glauben leben wird. Aber die, die das Gesetz befolgen, die es umsetzen, sollen durch diese Handlungen leben. Wir haben also zwei Lebensansätze. Auf der einen Seite die, die durch Glauben gerecht werden und leben. Auf der anderen die, die alle Gebote erfüllen. Und es müssen wirklich alle sein. Die werden dann auch leben. Wenn du in der Lage bist, alle Gebote einzuhalten, dann wirst du leben. Doch der Weg der Gnade sagt, wenn du im Glauben annimmst, gerecht zu sein, dann wirst du leben. Und das Wort Leben in diesem Kontext, der Gerechte wird aus Glauben leben, ist Sao. Auch im Satz, wer sie befolgt, wird leben, steht Sao. Sao ist zwar nicht genau dasselbe wie Zoe, sondern das Verb von Zoe. Wenn man zu Zoe das Wort Aionios, ewig, hinzufügt, ergibt das ewiges Leben. Aber hier geht es um mehr als nur ewiges Leben. Es umfasst zwar auch das ewige Leben, doch es steckt noch mehr dahinter. Ich bin hier besonders W. E. Vine dankbar, dem großen Bibelausleger, der die Bedeutungen griechischer Wörter erklärt. Er sagt, dass Sao auch die Erhaltung des körperlichen Lebens bedeutet. Jesus nutzte Sao, als er sagte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das bedeutet, während du gerade Gottes Wort hörst, wird dein ganzer Körper, sogar deine Gehirnzellen, zum Leben erweckt. Sag deinem Sitznachbarn, da ist noch Hoffnung für dich. Deine Gehirnzellen werden gerade aktiviert. Schau jemanden an, bloß nicht deine Schwiegermutter. Und sag, deine Gehirnzellen werden gerade aktiviert. Der Mensch lebt, Sao, nicht nur von Brot oder von Nudeln oder Chapati oder Ramen, Sushi oder was auch immer dein Hauptnahrungsmittel ist. Er lebt nicht nur davon, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Amen. Wein fügt hinzu, dass Sao auch die Freude am körperlichen Leben bedeutet. Und ebenso die Befreiung des körperlichen Lebens aus dem Griff von Krankheiten. Also, wenn ich im Glauben annehme, gerecht zu sein, dann werde ich nicht nur leben, ich werde auch von Krankheiten genesen. Wenn du glaubst, nach den Regeln des Gesetzes leben zu müssen, dann musst du es ständig befolgen. Und nicht nur Teile davon, sondern alles, um von Krankheiten genesen zu können. Gibt es überhaupt jemanden, der wirklich alle Gebote eingehalten hat? Nein. Umso dankbarer sind wir, dass Gott uns die Gnade geschenkt hat. Wir befinden uns nicht mehr im alten jüdischen Verständnis. Wir leben im neuen Bund, auf christlichem Fundament. Wir stehen nicht mehr auf dem Boden des Gesetzes, sondern auf dem der Gnade. Wir sind nicht länger Diener wie die Kinder Israels, sondern Söhne und Töchter unseres himmlischen Vaters. Gott wünscht sich, von uns als Vater angesprochen zu werden. Es ist schön und gut, wenn du ihn in deinen Gebeten mal El Shaddai oder Jahwe nennst. Das ist ehrfürchtig. El Elyon auch, das ist bewegend. Aber von allen Namen sehnt er sich am meisten danach, von dir als Abba, Vater, gerufen zu werden. Dieses innige, familiäre Gefühl sollte stets präsent sein. Für Außenstehende mag er der erhabene Gott sein, doch für dich dein Vater. Diesen Geist der Sohnschaft darfst du nie verlieren. Genau wie Pastorin Lien es betonte, ein Sohn muss nicht perfekt sein, um zu erben. Er muss nur ein Sohn sein. Angenommen, ich hätte einen Hund, der mir treu ergeben ist, und einen widerspenstigen Sohn. Am Ende würde immer der Sohn erben, nicht der treue Hund. Warum? Es liegt am Wesen des Lebens meines Sohnes, an der tiefen Verbindung. Klar, manche könnten sogar darüber nachdenken, ihr Erbe einem Haustier zu hinterlassen. Aber im Großen und Ganzen steht die Familie im Vordergrund. Es geht nicht nur um Frömmigkeit oder Heiligkeit. Es geht um das Leben selbst. Es ist besorgniserregend, wie viel Krankheit wir in der Gemeinde Gottes sehen. Wir predigen die Gnade, versuchen aber gleichzeitig, uns ans Gesetz zu halten. Dann fragen wir uns, warum wir trotz all unserer Bemühungen nicht geheilt werden. Und oft genug führt dieser Gedankengang nur zu Bitterkeit und Frustration, weil wir immer noch im Denkmuster des Gesetzes verhaftet sind. Ein perfektes Beispiel hierfür ist das Leben von Jesus. Sein zweites Wunder. Ihr erinnert euch an sein erstes, oder? Er verwandelte Wasser in Wein. Das war das erste. Und sein zweites? Dieses erste Zeichen, das die Gesetze der Wissenschaft und Physik berührt, demonstriert seine Macht über Materie und Zeit. In nur einem Augenblick schuf er nicht nur irgendeinen Wein, sondern einen exzellenten Tropfen. Richtig guter Wein braucht eigentlich Jahre, um zu reifen, aber er schuf ihn augenblicklich auf einen Schlag. Das zeigt, dass er Herr über die Zeit ist. Und sein zweites Wunder? Das fand ebenfalls in Kana statt, genau wie das erste. Ein Vater, dessen Sohn hohes Fieber hatte und dem Tod nahe war, suchte Jesus auf. Trotz der Distanz, der Sohn war in Kapernaum, weit entfernt von Kana, mehr als 30 Kilometer, sprach Jesus lediglich ein Wort und der Junge wurde geheilt. Mit dem ersten Wunder zeigte Jesus, dass er die Herrschaft über die Zeit hat. Mit dem zweiten über den Raum. Er ist der Herr über Zeit und Raum. Deswegen sind wir nicht an diese Grenzen gebunden. Amen. Beim zweiten Wunder geschah Folgendes. Der besorgte Vater bat Jesus, mit ihm nach Kapernaum zu reisen, um seinen Sohn zu heilen. Aber Jesus sagte nur, geh hin, dein Sohn lebt. Dabei wählte Jesus bewusst das Wort Sao für lebt. Er hätte auch geheilt sagen können, entschied sich jedoch für Sao, dein Sohn lebt. He used the word Sao, your son lives. Der Vater glaubte diesen Worten von Jesus und machte sich auf den Heimweg. Dies zeigt uns, der Pfad der Gnade ist gepflastert mit Glauben. Man lebt durch den Glauben, nicht durch das Handeln. Die Gerechten leben durch ihren Glauben. Wer ständig meint, er müsse durch Taten überzeugen, lebt unter dem Gesetz. Jeden Tag, wenn du aufstehst, stehst du vor der Entscheidung, lebe ich heute durch Glauben oder durch Taten? Denkst du, du musst ständig etwas tun, um Gott zu gefallen oder seinen Segen zu erhalten? Oder wachst du mit Dankbarkeit auf und sagst, Vater, ich danke dir für deine Liebe. Du bist mein Papa. Meine Familie und ich sind beschützt. Ich weiß, dass ich unter deinem Schutz stehe. Ich bin unter dem Schirm des Höchsten. Auch wenn ich heute reisen muss, auch wenn 1000 Fallen an meiner Seite, erreicht es mich nicht. Mag die Welt auch im Chaos versinken, ich vertraue darauf, dass mir nichts geschieht, denn deine Gnade begleitet mich. Das ist Leben durch Glauben. Oder denkst du ständig daran, was du heute noch alles tun musst? Das ist Leben unter dem Gesetz. Die Folge ist die Frucht des Todes. Ein solches Leben bringt nur Stress, Sorgen und Ängste mit sich. Ein Leben aus Glauben dagegen ist ein Leben in Ruhe und Frieden. Und es ist bemerkenswert, wie viele Menschen lieber vom Negativen hören möchten. Sie wollen nicht hören, Hi, this is News in Brief. Jetzt die aktuellen Nachrichten. Heute sind 135.360 Flugzeuge sicher gelandet. Safely. Next News. Die nächsten Nachrichten. 3,5 Milliarden Kinder sind heute gesund. Nein, die meisten Nachrichten sind voll von Unglücken und Katastrophen. Wir müssen etwas Schlimmes finden. Die Medien brauchen Schlagzeilen wie Flugzeugabsturz, um sich zu verkaufen. Und morgen geht dein eigener Flug. Der Teufel will deinen Glauben ins Wanken bringen. In der Gemeinde hörst du eine Botschaft der Hoffnung und des Guten. Da draußen gibt es so viele schlechte Nachrichten. Wir bestreiten nicht, dass es solche Dinge gibt, aber ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Das ist Gottes Zusage. Und ich vertraue darauf. Es wäre respektlos, meinem Vater gegenüber daran zu zweifeln. Schauen wir uns das nochmal genauer an. Der Mann glaubte dem Wort von Jesus und machte sich auf den Weg. Als er aber noch unterwegs war, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten ihm und sprachen, dein Sohn lebt. Wieder das Wort lebt, Sao. Er fragte nach dem genauen Zeitpunkt, an dem es dem Jungen besser ging, und sie sagten, gestern zur 7. Stunde verschwand das Fieber. Es ist offensichtlich, dass sein Sohn vom Fieber geheilt wurde. Aber anstatt zu sagen, ist geheilt, sagte Jesus, dein Sohn lebt. Leben bedeutet also auch Heilung von Krankheit. Und man beachte, wie oft dieser Ausdruck verwendet wird. Dein Sohn lebt. Habt ihr das schon mal bemerkt? Der Vater erkannte, dass es genau die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Sao. Er glaubte und sein gesamtes Haus ebenfalls. Ist das nicht wunderbar? Genauso sage ich dir jetzt, du lebst. Dein Sohn lebt, deine Tochter lebt, deine gesamte Familie lebt. Und wenn der Teufel dich fragt, was dich von anderen in Singapur, Amerika oder Europa unterscheidet, oder von den Milliarden Menschen in China, sag einfach, Ich kann nicht für die anderen sprechen, aber ich habe Jesus. Ich glaube an sein Wort. Ich weiß nicht, welchem Wort andere vertrauen, aber ich vertraue auf das Seine. Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte werden ewig bestehen. Also gibt es zwei Lebensansätze. Leben als Gerechter durch den Glauben oder ständig versuchen, das Gesetz zu erfüllen. Das Gesetz sagt, wenn du es komplett einhältst, wirst du leben. Aber hat das wirklich schon jemand geschafft? Niemand. Gott bietet uns daher einen einfacheren Weg an. Er kauft mit dem Blut von Jesus. Ich denke dabei an die Menschen in meiner Gemeinde, die durch ihren Glauben von Dingen wie Pornografie und Drogenabhängigkeit befreit wurden. Von allen möglichen schlechten Bindungen. Das ist die Frucht des Glaubens. Wenn wir krank sind, brauchen wir tatsächlich mehr Leben. Woran glaubst du? Ich sage nicht, dass jeder Kranke in Sünde lebt. Aber manchmal sind sie unter dem Joch des Gesetzes. Jetzt will ich euch etwas zeigen, das euch umhauen wird, falls es euch nicht schon umgehauen hat. Zurück zum Galaterbrief. Versuchen wir, den Abschnitt abzuschließen. Genau, das haben wir eben gelesen. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, erinnere dich an Abraham, Gott führte ihn in eine Nacht voller Sterne hinaus. Dort offenbarte Gott ihm das Evangelium durch die Sterne. Und Abraham erkannte die Geschichte von Jesus in diesen Sternen. Sterne sind nicht nur für Astrologie da, das ist vom Teufel. Und sie sind auch nicht bloß für Astronomen. Lange vor der Bibel erzählten die Sterne durch 12 Sternbilder eine Geschichte des Evangeliums, beginnend mit der Frau und dem Kind, bis hin zum Löwen von Juda in der Offenbarung. Unsere Vorfahren verstanden, wie man diese Sternengeschichten liest. Nicht astrologisch, das ist finster. Der Teufel hat es verfälscht. Doch heute brauchen wir nicht mehr auf die Sterne zu schauen, weil wir die Bibel haben. Aber zu Abrahams Zeiten vor der Bibel zeigte Gott ihm diese Sternengeschichten. Man könnte denken, Gott hätte ihm gesagt, er solle sie zählen. Nein, lies genau. Zählen kann hier auch erzählen bedeuten. Die Sterne erzählten Abraham die Geschichte des Evangeliums. Abraham erkannte das gleiche Evangelium, das auch wir kennen. Gott würde seinen Sohn senden, der für unsere Sünden stirbt, als vollkommenes, endgültiges Opfer und nach deren Tilgung von den Toten aufersteht. Er ist für uns auferstanden als unser guter Hirte und hohe Priester. Abraham antwortete mit Amen. Und durch diesen Glauben erklärte Gott ihn für gerecht. Tatsächlich leitet sich vom hebräischen Wort für Abrahams Glauben, Aman, das Wort Amen ab. Deshalb sagen die Menschen Amen, wenn ich predige. Unsere Gemeinde ist voller Amen, von der Kanzel bis zu den hintersten Reihen. Amen. Das ist einfach unser Ding. Amen is the thing, man. Amen. Als Adam Eva das erste Mal sah, könnte er gesagt haben, ah, oh, Mann, eine Frau. Wow, man, became woman. Okay. Just as Abraham believed God. Und manch ein Nachfahre von Adam hat seitdem gedacht, oh nein, diese Frau. Man, okay. Nur ein Scherz, nicht der beste, gebe ich zu. Gebt Pastor Mark die Schuld dafür. Okay, lasst uns weiter zu Vers 7 gehen. So erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Das Wort Kinder bezieht sich hier auf erwachsene Kinder. Wenn man sich das gesamte dritte Kapitel des Galaterbriefs ansieht, sieht man, dass Israel früher wie ein Baby war, ein Kleinkind, im griechischen Nepios. Doch als Christus kam und die Gnade mit ihm, hat er uns vom Gesetz befreit. Das Gesetz ist wie Anweisungen für Kleinkinder. Zu Kindern in meinem Haus sage ich, fass nicht den Herd an, lass die Steckdose in Ruhe. Aber wenn du zu Besuch bist und ich sage dir das Gleiche, dann wäre das eine Beleidigung, oder? Also, das Gesetz galt für die Nepios, für die ganz Kleinen. Israel war in einer Position, die der eines Dieners gleichkam. Ein Kind kann nicht den Rolls-Royce des Vaters fahren. Auch wenn es der Erbe ist. Solange es ein Kind ist, kann es nicht fahren. Aber mit der Gnade kamen sie in die Position des Hujos. Heutzutage feiern Juden die Bar Mitzwa. Ein Junge, ungefähr 11 oder 12 Jahre alt, wird ins Erwachsenenalter geführt. Das ist quasi der Übergang zum Hujos. Aber er bleibt immer noch das Kind der Familie. Durch die Gnade wurden wir zu Hujos, zu erwachsenen Söhnen und Töchtern. Unter dem Gesetz waren wir wie Kleinkinder. Unter der Gnade sind wir mündig. Unter dem Gesetz sprachen wir von Gott als Jahwe. Distanziert und vielleicht sogar ängstlich. Unter der Gnade nennen wir ihn Vater. Daddy God. Papa. Abba. Amen. Seid ihr noch dabei? Amen. Are you with me so far? All right? Unter dem Gesetz ging es immer darum, was man selbst leisten muss. Du musst gut sein, dann ist Gott auch gut zu dir. Aber unter der Gnade ist es umgekehrt. Gott zeigt uns seine Güte und dadurch werden wir gut, weil seine Güte uns zur Umkehr bringt. Unter dem Gesetz denken wir ständig darüber nach, was wir für Gott sind. Bist du immer noch so? Unter der Gnade denken wir darüber nach, was Gott für uns ist. Er steht uns bei, er versorgt uns, er heilt uns, er bietet uns Zuflucht, er beschützt uns, er sorgt für uns. Wenn du das begreifst, dann lebst du wirklich in der Gnade. Es steht geschrieben, so erkennt auch, die aus Glauben sind. Diese sind Abrahams Kinder. Jüdische Menschen heute könnten sagen, wir sind Abrahams Nachkommen. Aber eigentlich sind sie nur seine physischen Nachkommen. Nur diejenigen mit Glauben sind seine mündigen Kinder. Darum sagte Jesus zu Zachäus, heute ist diesem Haus Rettung widerfahren, weil er ebenfalls ein Kind Abrahams ist. Denn Zachäus glaubte an ihn. Erinnert ihr euch an die Frau, die 18 Jahre lang gebeugt war? Genau. Sie stand unter dem Einfluss eines bösen Geistes. 6 plus 6 plus 6 ist 18, eine Zahl, die Fesseln symbolisiert. Sie identifizierte die Leute anhand ihrer Sandalen und Zehennägel. Ah, das sind Pastor Henrys Sandalen. Und das ist Pastor Mark. Man erkennt es an den schwarzen Zehen und langen Nägeln. Und diese hier gehören bestimmt Schwester so und so mit den bunten, bemalten Nägeln. 18 Jahre lang. Was für eine beschränkte Sicht auf die Welt, als ob sie den Kopf nur im Staub hatte, bis sie auf Jesus traf. Sie war immer in der Synagoge. Und obwohl ihr Pastor, der Synagogenvorsteher, doch eigentlich dazu da war, ihr zu helfen, war er wütend, dass Jesus ihr helfen wollte. Aber hört mal, was Jesus sagte, die Worte, die er benutzte, die Sprache der Liebe. Er trat für diese Frau ein, so wie ein Hirte seine Schafe gegen einen Wolf verteidigt. Er sagte, sollte diese Frau, eine Tochter Abrahams, nicht von dieser Fessel befreit werden. Er bezeichnete sie als Tochter Abrahams, die befreit werden sollte. Wow. Denkt mal darüber nach. Wow. Wenn du ein Nachkomme Abrahams bist, solltest du frei von solchen Flüchen sein. Amen. Vers 8. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Jetzt springen wir zurück in Abrahams Zeit. Gott verkündete ihm persönlich das Evangelium. Das gleiche Evangelium, an das du und ich glauben, über Gottes Plan, seinen Sohn zu senden. Und die Kernbotschaft dieses Evangeliums? Schau, ob du wirklich das echte Evangelium empfängst. Er sagt, dass Gott die Heiden, also alle Nicht-Juden, durch ihren Glauben rechtfertigt. Und dieser Segen für alle Völker? Sie werden durch den Glauben mit Gott ins Reine kommen. Gerechtigkeit durch den Glauben. Es beunruhigt mich, dass diese Botschaft heutzutage in der Gemeinde nicht stärker betont wird. Es schockiert mich, wie viele nur ein Lippenbekenntnis ablegen. So nach dem Motto, ja, ja, wir sind durch Glauben gerechtfertigt. Aber wir müssen auch heilig leben. Hör zu, die Bibel sagt in Römer 6, dass wir uns nur dann der Heiligkeit nähern, wenn wir uns zuerst der Gerechtigkeit Gottes unterwerfen. Wenn du versuchst, deine eigene Gerechtigkeit aufzubauen, dann verstehst du nicht, dass Gottes Gerechtigkeit ein Geschenk ist. Die Botschaft, die Abraham erhalten hat, nämlich, dass alle Völker gesegnet werden, bedeutet genau das. Du bist durch deinen Glauben gerecht. Behalte das im Hinterkopf. Es geht um die Rechtfertigung durch Glauben. Der nächste Vers. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Also, wer aus Glauben gerechtfertigt ist, durch den Glauben an das, was Christus getan hat, der ist nicht nur gesegnet, er ist genauso gesegnet wie der gläubige Abraham. Nicht durch Taten oder Leistungen wie Abraham, sondern durch Glauben. Abraham war jemand, der allein durch seinen Glauben lebte. Und genauso wie er bist du gesegnet. Da steht nicht, dass du einen Segen wie Elia bekommst oder gesegnet bist wie der gläubige David oder den Segen von Johannes dem Täufer hast. Nein, du bist gesegnet wie Abraham, der durch seinen Glauben lebte. Das regt mich dazu an, tiefer in Abrahams Leben einzutauchen und zu schauen, wie genau er gesegnet war. Er und seine Frau wurden über 100 Jahre alt. Diese Segnungen des gläubigen Abraham, die gelten auch für uns.